Telekom Fernsprecher Treptower Straße, Ecke Herzbergplatz. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei kleine Jungs, die sich hier an dem Telekom Doppelfernsprecher gegenseitig anrufen, was ja mal eine schöne Abwechslung ist. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.